Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest hier, Bernd Pirat. Heute machen wir mal das mit, wir interviewen uns mal selber oder machen ein Gespräch mit uns selber, weil hier ist der Paki, der auch beim Krähennest. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die Leute, die dich kennen. Ja, hi Bernd. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin der Paki, auch Patrick Schiffer genannt, aus Düsseldorf. Hab so ein paar Podcasts fürs Krähennest gemacht, ein bisschen an der Webseite rumgebastelt, Logo entworfen und mache nebenher noch eine ganze Menge anderen Kram. Und heute würde ich dir gerne ein bisschen was über meine Arbeit in der SG-Gestaltung beziehungsweise die Arbeit der SG-Gestaltung allgemein erzählen. Ja, genau. Und zwar, soweit ich das im Kopf habe, war das den konkreten Hintergrund, dass ihr immer noch Helfer gebrauchen könnt und einfach mal ein bisschen Werbung machen wollt, dass die Leute zu euch kommen, ne? Genau, richtig. Also wir haben zwar jetzt schon 3-4 Leute in NRW, die aktiv mitarbeiten. Das ist einmal die Gagariana, dann ist das der Artgerecht und noch ein Bekannter vom Artgerecht, auch ein Pirat, der heißt auch lustigerweise Bernd. Das sind bisher aber noch zu wenige, um, ich sag mal, im Wahlkampf wirklich allen Anforderungen gerecht zu werden. Und da kann ich nur alle dringend darum bitten, in ihrem bekannten Freundeskreis unter den Piraten umzuhören, wer Bock hat, als Designer oder Audiomensch oder Videomensch oder in irgendeiner Form gestalterisch und kreativ tätigen, sich mit mir in Verbindung zu setzen oder aber die kreativen Mailingliste zu abonnieren. Den Link gebe ich dir dazu gleich, dann kannst du den mit in den Podcast reinbauen auf der Seite. Ja, genau, einfach in die Shownotes. Ja, was genau treibt ihr denn so? Ja, zum einen gibt's da halt die Bundesservicegruppe. Wir haben die Aufgabe, wirklich als Servicegruppe allen Landesverbänden dabei zur Seite zu stellen, ihre Auftritte zu gestalten, sprich sei es das Logo, sei es irgendwelche Werbemittel, sei es irgendwelche Banner auf den Webseiten oder Flyer, da eben halt gestaltend zur Seite zu stehen. Und dann halt für den Bund im weitesten Sinne eine Bundestagswahlkampfkampagne zu gestalten, beziehungsweise die Ausschreibung dafür erstmal zu machen. Die ist jetzt soweit durch. Wir haben 5 Einsendungen gehabt im Januar. Und das wurde jetzt von den einzelnen Landesverbänden und vom BUFO bis zum 23. abgefragt. Teilweise als Proxy, teilweise wird es von den Designern in den einzelnen Landesverbänden selbstständig abgestimmt für die Jury und der Termin ist jetzt abgelaufen. Das heißt, ein Gewinner steht auch schon fest und das ist der Peter Amende mit dem Neustartentwurf. Das sind diese mit Kritik benannten CDU-Entwürfe. Wir nehmen uns der Kritik natürlich auch noch an. Die CDU-Entwürfe, kann man die denn schon irgendwo sehen für die Leute, die jetzt halt nicht dran teilgenommen haben? Weil ich sag mal, was ich verstanden ist das jetzt ja das offizielle Design, mit dem wir in den Wahlkampf ziehen werden. Genau, das ist auf der Seite der SG-Gestaltung, das ist das Blog unter gestaltung.piratenpartei.de und da findet man also mehrere Erklärungen zu der Ausschreibung. Man findet die Ausschreibung selber, man findet die eingesendeten Blog Designvorschläge, man findet die Auswertung und wie es jetzt weitergehen soll und seit heute gibt es noch einen Aufruf, um Slogans zu finden. Slogans zu finden, also kann da jetzt jeder dran mitarbeiten? Genau. Wir haben uns also überlegt, wir machen erstmal so ein paar Aufrufe im Liquid. Das hat dazu geführt, dass wir sehr viele unterschiedliche Hauptthemen eingesendet bekommen haben. Die kann ich natürlich jetzt gerne alle aufzählen, aber ich glaube, das würde dann den Abend sprengen. Nein, ich denke, wir lassen den geneigten Leser, Hörer sich das dann selber auf eurem Blog durchlesen. Genau, ich kann auch dir gleich nochmal den Link von dieser Liquid-Ini geben. Da sind die ganzen Sachen drin und es gibt halt jetzt auch ein Pad. Und da werden auch die ganzen Slogans erstmal gesammelt. Das ist sozusagen ein bundesweites Brainstorming für Slogans, die auf die Plakate kommen könnten oder auf die Flyer. Mhm. Und so also weiter. Quasi wie bei uns, dass es Respekt und Vielfalt, keine Bildung kostet mehr Geld, was wir da drauf hatten. Und die Genau. werden jetzt gesammelt. Richtig, genau. Also die werden jetzt erstmal, das Pad wird erstmal vollgeschrieben. Wir sind jetzt bei Zeile 1057. Das wird mit Sicherheit noch wachsen. Es sind ein ganzer Haufen Ideen da reingekommen. Viele Sprüche haben auch schon viele plus eins bekommen. Das sind die unterschiedlichen Themen, die wir aus der Liquid Ini genommen haben. Die sind halt fett markiert. Und ja, jetzt werden da natürlich fleißig Sprüche, die mehr oder weniger ernst zu nehmen sind, reingepostet. Mehr oder weniger ernst zu nehmen ist auch schön, ja. Und ihr als Gestalter müsst die dann in die Plakate einbauen. Ja, also der Chefdesigner ist letztendlich jetzt erstmal der Peter, weil er natürlich die Ausschreibung gewonnen hat. Das heißt, ihm obliegt es jetzt aus der Kritik, die an ihn herangetragen wird und den verschiedenen Vorschlägen, aus dem Design, was er jetzt, also dieser Entwurf quasi oder dieses Scribble, was er eingereicht hat, was zu machen. Also ich denke mal, so wie ich ihn kenne und bisher seine Arbeit kennengelernt habe, wird er das sehr professionell gestalten und da eben auch mehrere Sachen zur Auswahl anbieten. Und wir als SG werden ihn da noch unterstützend zur Seite stehen. Und dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen einen Blogpost geben, wo darüber dann nochmal erneut abgestimmt werden kann. Und dann wird das Ganze mit den Slogans versehen. Dann wird natürlich da auch nochmal geguckt, was passt am besten zusammen, welche Bilder, welche Farben, welche Slogans passen zusammen. Und dann geht das Ganze in den Druck. Was ja die perfekte Aufgabe für mich als Farbenblinder wäre. Ja, ich bin auch farbenblind. Ich habe aber lustigerweise in meinem Studium gesagt bekommen, dass ich ein sehr gutes Farbgefühl habe, weil ich nicht so vorbelastet bin, was Farben angeht. Das heißt, ich habe natürlich jetzt keine Chance gehabt, Modedesigner zu werden, weil da muss man ja Farben auch sehr gut benennen können. Aber so als Grafiker oder Screendesigner reicht es im Prinzip, wenn man die Codes sieht und dann kann man die auch einordnen. Gut, schön. Das freut mich, dass das wieder bei dir geklappt hat. Ich bin deswegen nicht Elektroingenieur geworden, weil wegen ganz vielen bunten Kabeln. aber ab von den spaßigen Sachen, das waren jetzt so mehr die Sachen wie Designer und Gestalter. Du sagtest ja auch Videotechniker oder ich sag mal auch Videobearbeitung und so dabei. Was habt ihr da genau vor? Was sollten diese Leute sich oder worauf sollten sich diese Leute einrichten, wenn sie sich zu euch stoßen? Ja, also wir haben ein paar Leute schon in der SG, die an Videosachen arbeiten und die werden natürlich auch von uns unterstützt in Bezug auf Videografik. Aber das sind dann wiederum Leute, die halt sehr speziell halt ihre Aufnahmen machen, die auch zusammenschneiden. Und da wir in NRW jetzt noch kein Team da zusammengestellt haben und ich da schon ein bisschen Erfahrung habe, in dem Bereich würde ich mich sehr freuen, wenn ich dann noch so ein bisschen Unterstützung bekomme von den Leuten, die eine Kamera haben, die das Equipment und das Engagement mitbringen. Von daher, also wäre schon schön, wenn wir irgendwie unser NRW-Team hier breit aufgestellt kriegen. Ja gut, dann sage ich mal, du weißt ja, ich mache solche Sachen, ich bin zu jedem Standort bereit. Dann sollten wir den Piratenfunker an Bord nehmen und den Piratencup aus Soest, der macht auch sehr gute Dinge. Ja, das sind die, genau. Die ich kenne. Genau. Also wenn ihr das hier hört, ihr seid verhaftet. Genau, ihr habt den Job. Schön, ja. Ja. Ich sorge dann für die nötige Grafik. Ich hatte dir ja auch schon angeboten, hier für die Listenkandidaten da so eine Art Grafikbalken zu machen. Und das können wir dann für alle anderen Beiträge ja dann auch noch machen. Ja, genau. Ich hatte ja schon mal meinen Wunsch geäußert in deine Richtung. Können wir gerade mal hier praktischen Sachen reden. Ich mache Aufnahmen, gerade so 1 bis 2 Minuten Aufnahmen von den Top 10 unserer Liste, wo die kurz sagen, wer sie sind, warum Piraten und welche Themen sie besetzen. Einfach so als ersten Opener, den wir dann, ich hoffe, übernächste Woche auf die YouTube-Seite bekommen. Und da hatte ich dich gebeten, einfach mal so ein Intro-Logo zu machen und so ein Balken unten drunter, wo man halt den Namen durchsteht, den man am besten dann komplette Kampagne durchbenutzen kann. Das wäre natürlich das Schönste, wenn man da Wiedererkennungswert hätte. Und ja, im Prinzip liegt es bei dir. Ich kann ja direkt mal fragen, bist du ja schon weitergekommen oder beziehungsweise wie würdest du dann vorgehen, jetzt um mal die Zusammenarbeit zu zeigen? Also ich würde mir natürlich zuerst mal alle Namen besorgen, dann halt die Texte anlegen, und das mache ich in der Regel mit Photoshop. Dann überlege ich mir, welches Format das hat. Am besten etwas ein breiteres Format, also HD, vermute ich mal so um die 900 Pixel Breite und dann nochmal so 150 bis 200 Pixel Höhe. Je nach Bildausschnitt, da würde ich dich dann nochmal bitten, dass du mir einen Screenshot oder sowas schickst, wie der Bildausschnitt gewählt ist, damit ich da nicht irgendwie das Kinn überpappe mit irgendwelchen Grafiken. Und dann sammle ich mir halt so ein bisschen Farben und Logo und alles zusammen, um das da reinzuschneiden, und mache dann so zwei, drei Entwürfe, die ich dir dann zukommen lasse. Ja, das hört sich gut an. Ja, ich bin jetzt mit der Bearbeitung fast durch. Ich wollte es den Kandidaten einmal vorlegen, damit die auch schreien können, wenn es ganz grausam ist. Dann würde ich dir den Rohschnitt, also wirklich nur im Entwurf zuschicken, auch in kleinen Grafik, und dann können wir darüber reden. Ja, super, ich bin gespannt. Podcast und dabei gleichzeitig noch die Arbeit machen, das ist doch geil. Ja, haben wir das auch schon wieder erledigt. Ja gut, ich sag mal, ich bin ja nicht so der Designer. Hast jetzt was erzählt? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Was macht ihr noch so? Gibt's da noch irgendwas, was erwähnt werden muss? Ja, die Preise, die schreibe ich aber dann auch mit in den Blogpost rein. Also meine Kontonummer und ihr wisst schon. Ja, kannst direkt an Steffi Nöter weitergeben. Wunderbar. Nein, im Ernst. Das ist halt ja ein Riesenspaß. Also wir hatten jetzt in Düsseldorf das Barcamp SG Gestaltung und sind sehr gut weitergekommen, harmonieren total. Es sind wieder viele neue Leute dazu gekommen. Ich kann nur jedem empfehlen, der in irgendeiner Form gestalterisch tätig ist, schließt euch der SG an. Das ist ein sehr bunter Haufen. Wir treffen uns Ende April, am 27., 28. April in Hamburg. Und auch da wird's wieder ja sehr nett und lustig und kreativ werden. Ja, alles klar, ihr habt's gehört. Ich werde auch noch die Kontaktadresse zur SG Gestaltung und zu Paki in die Shownotes reinnehmen. Und dann meldet euch relativ fleißig, würde ich sagen. Jo, schönen Dank. Ja, Paki, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.